Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncast. Diesmal die Folge 270. Verbindungen. Einfache Titel, ja, einfache Themen, einfache News, komplizierte Community-Nachrichten, ja, und eine noch kompliziertere App der Woche, könnte man fast sagen, ja. Aber eins nach dem anderen, ja. Der neue Nexus-Player, oder scheinbar ein neuer Nexus-Player, muss man ja sagen, ist bei der FCC gemeldet worden und zeigt damit, dass wohl hier jetzt dieses Jahr noch ein neuer Nexus-Player eben kommen wird. Und das Teil soll dann eine 2,4 GHz beziehungsweise 5 GHz Wi-Fi-Verbindung haben, Bluetooth LE, ein LAN-Port, 4 USB-Ports und ein Micro-USB-Port. Vor allem der LAN-Port ist da sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach. Ich freue mich, dass hier eventuell ein neuer Nexus-Player veröffentlicht werden soll. Das heißt dann auch im Klartext etwas günstiger, besser als der Chromecast, aber günstiger als Android TV. Davon kann man eben ausgehen. Und das wäre eine ganz gute Sache, finde ich. Warum denn? Tja, ich habe nach langer Zeit ein Chromecast-Abenteuer erlebt. Ich habe gedacht, ach Mensch, ich habe jetzt doch schon einiges an Google Medien gekauft, ja, und da wäre doch so ein Chromecast nicht schlecht, weil ja mein blöder Smart TV keine Google-Funktionalität hat, also muss man das nachrüsten. Ja. Amazon hat er eingebaut, also kein Problem. Also habe ich einfach gedacht, es wäre so einfach, das einzurichten und anzuschließen, wie das Fire TV von Amazon. Und das Abenteuer hat nach einem Abend geendet, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Das ist ja eine Katastrophe. Also dieses Verbinden mit Ultraschall und Wi-Fi, Ad-Hoc-Wi-Fi, ja, er hat überhaupt nicht funktioniert. Da an dem Sony Xperia Tablet Z3 konnte ich das überhaupt gar nicht erst einrichten, weil offenbar gab es da Schwierigkeiten zwischen dem Umschalten vom Infrastrukturmodus Wi-Fi zum Ad-Hoc-Modus Wi-Fi. Das hat wohl zu lange gedauert, so dass da wohl ein Timeout stattgefunden hat. Ich habe es dutzende Male probiert, es hat nicht funktioniert. Also, ich habe ja zum Glück noch ein Original-Google-Gerät, ja, das Google Nexus 4. Das sollte dann das eben schaffen. Hat auch tatsächlich die Verbindung zum Chromecast aufgebaut. Da war ich dann erstmal ja froh. Nur, es hat sich nicht mit dem Netzwerk verbunden. Meiner Meinung nach war das ganz klar so, dass die Umschaltung nicht schnell genug geklappt hatte. Das heißt, der Chromecast hat sich verbunden mit dem Handy per Wi-Fi, um eben die Einstellungen, den Setup vom Handy zu empfangen. Dann muss ja der Chromecast wieder umschalten auf den Infrastrukturmodus zum Router. Und das hat nicht geklappt. Es hat einfach nicht hingehauen. Nach mehreren Stunden rumprobieren, umkonfigurieren der Xbox, der Fritzbox, hat nichts gebracht, hat wohl auch was mit dem Typ zu tun von der Fritzbox und damit war das Abenteuer Chromecast erstmal mit einer herben Enttäuschung beendet. Ehrlich gesagt, mir ist egal, ob jetzt die Fritzbox der Bösewicht ist, der da schuld ist, dass eben diese Verbindung nicht zustande kam zwischen dem Chromecast und dem Netzwerk. Aber Das ist die schlimmste Konfigurationsmethode für jemand, der sich auskennt, die ich je gesehen habe. Das mag zwar sein, wenn man die richtigen Geräte hat, dass das für jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, vielleicht ganz gut ist und ja, möglicherweise, ich meine, das scheint ja zu funktionieren. Das haben ja viele Leute in Chromecast. Also ist ein generelles Problem, das scheint es nicht zu sein. Aber man hat keine Eingriffsmöglichkeit mehr. Man kann nicht manuell die Einstellung vornehmen, unabhängig. Ja, schlimmer noch, ich konnte mit Chrome auf Linux noch nicht mal das Gerät konfigurieren. Dazu hätte ich Windows booten müssen. Also weiterhin mit den Handys probiert. Und da ist eben dieses Problem aufgetreten. Tja, es ist halt ein generelles Problem. Ein Gerät kann nicht mit zwei verschiedenen Wi-Fi-Netzwerken gleichzeitig verbunden sein. Entweder Ad-Hoc-Modus oder Infrastruktur-Modus. Und bei dem Switchen, da geht immer was schief. Wie gesagt, beim Sony, das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Das mit dem Switchen gar nicht. Und mit dem Nexus 4 gab es offenbar Timing-Probleme. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, es war dann einfach genug. Und ich bin ziemlich enttäuscht, ob dieser ja, schlechten Konfigurationsmethode, die der Chromecast eben an den Tag gelegt hat. Sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also das Fire TV war innerhalb von 5 Minuten voll im Betrieb. Waren, glaube ich, gar keine 5 Minuten. Aber okay, ich habe es über LAN angeschlossen, denn im Gegensatz zum Chromecast gibt es da einen LAN-Anschluss. Schön. Da musste man dann eh nichts mehr konfigurieren. Stecker rein und fertig. Ja. Aber auch die WLAN-Einstellungen, die kann man dann am Display machen mit der Fernbedienung. Kann man dann entsprechendes einstellen, das Passwort eingeben und dann funktioniert es. Kein Hexenwerk, es funktioniert einfach ganz im Gegensatz eben zu dieser Chromecast-Geschichte. Katastrophal, muss ich sagen. Und tja, das war's dann. Jetzt bleibe ich erstmal ohne Google Play Music auf dem TV. Bis vielleicht mal hier so ein Nexus Player kommt, der dann hoffentlich besser zu konfigurieren ist. Android TV ist mir einfach zu teuer. Den Chromecast wollte ich immer ausprobieren, weil er gerade für 19 € bei einer Elektronikkette im Angebot war. Da habe ich gedacht, okay, da kann man nichts falsch machen. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich total geärgert. Die 19 € habe ich natürlich ja wieder zurückbekommen, ist ja klar. Aber ich hatte schon geärgert wegen der Zeit, die ich verschwendet habe. Und also das erste Mal, muss ich sagen, wo ich von der Google User Experience mehr als enttäuscht bin. Wow. Tja, bei den News war ich diese Woche eigentlich auch enttäuscht, denn es gab nur extrem wenig Interessantes. Eine Firma aus Cupertino interessiert mich überhaupt nicht, ja. Und von daher ist mir auch egal, ob die jetzt die Copycat des Jahres sind, ja, bei Apple oder nicht. Das interessiert mich nicht. Aber ja, so olle Kamellen, die es im Android-Bereich schon seit Jahren gibt, mit dem S-Pen beispielsweise, oder Tablets mit größerem Display. Genial, ne? Egal. Okay, also das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da war schon interessanter, dass die Gerüchte, die rumgehen, mit dem 6-Zoll-Tablet von Amazon, dass da in der Gerüchteküche brodelt, für $50 soll das Teil zu haben sein. Also ungefähr die Hälfte von dem, was momentan das günstigste Fire HD Tablet kostet. Gut, 6 Zoll ist wirklich sehr, sehr klein für ein Tablet, muss man sagen. Das ist ja eigentlich schon eine heutige Smartphone-Größe. Ja. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, Ob das so der Bringer wird, angeblich werden auch neue 8 und 10 Zoll Geräte erscheinen, aber natürlich werden da die Preise sicherlich höher sein. Übrigens, mal davon abgesehen, ich finde es bedenklich, immer nur auf diese Billigschiene zu gehen, was Amazon da macht. Ich fand bis zum gewissen Punkt diese Fire-Geräte eigentlich ganz gut, die Fire-Tablets. Aber dann, als sie immer billiger wurden, da wurde auch tatsächlich dann die Qualität immer wieder runtergeschraubt. Und ich denke, es wäre Zeit für Amazon ein Premium-Tablet zu machen, das zwar auch noch sehr, sehr günstig ist im Vergleich, aber eben nicht diese absoluten Dumpingpreise hat. Es muss nicht immer billiger sein, sondern vielleicht auch mal ein Hochleistungsgerät, das für einen günstigen Preis zu haben ist. Also so richtig aktuelle Daten, 4 GB RAM, ein schneller Octa-Core-Prozessor drin, ein tolles Wahnsinns-Display, vielleicht sogar noch Auswahl zwischen 8 und 10, 10 Zoll Display oder vielleicht auch ein 12 Zoll Display, und genug Speicher. Das heißt, ab 32 GB aufwärts, besser 64 GB Internal Storage. So ein richtiges Hammerteil. Das dann für 399 € und alles ist gut, meiner Meinung nach. Ja. Naja, gut. Wird wohl hier bei Amazon so schnell nicht passieren. Ich bin zwar gespannt auf die 10 Zoll Modelle, die dann kommen sollen, aber ehrlich gesagt, ich mache mir da wenig Hoffnung, dass da ein Premium-Teil dabei ist, das auch nur annähernd die Leistungsdaten hat, die eben momentan ein aktuelles Tablet vorweisen kann. Okay. Also ich glaube, der Preis für den schlimmsten Codenamen, der jemals für eine Smartwatch oder überhaupt für ein mobiles Gerät genommen wurde, der geht wohl an HTC für den Codenamen der neuen Smartwatch, die in der Mache ist. Der Codename Halfbeak. Und die frappierende Ähnlichkeit zu Half-Baked dürfte hier wohl klar zu erkennen sein. Und ja, was so halbes, nichts Ganzes, ja, nichts halbes, nichts Ganzes. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Codename für irgendein Produkt ist. Schlimm, aber interessant, dass eben HTC jetzt hier, oder ich bleib einfach mal beim Ausdruck HTC, genau, arbeitet an einer Android Wear Uhr beziehungsweise ein Wearable. Es ist noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt so eine Uhr ist, ja, aber man schätzt eben mal das. Es sind ja wie gesagt Gerüchte. Fandroid hat diese Gerüchte aufgebracht. Warum ich das dann doch erwähne? Ja, Android Central hat es auch mal gepostet und normalerweise posten die nur Sachen von denen, die überzeugt sind, dass es auch tatsächlich wahr ist. Und deswegen denke ich, kann man das so sagen. Übrigens, Halfbeak, ist übrigens eine Fischart. Dennoch ist das, wie gesagt, die schlimmste Wahl, die man hier nur treffen konnte. Also da wird das Getrolle und Gemoppe da nicht lange auf sich warten lassen. Böse Zungen behaupten ja sowieso immer, dass die ein oder andere Firma nur halbfertige Produkte auf den Markt bringt. Die kann man. Lass sowas. tja, bei Samsung scheint sich was zu tun. Wobei, bevor ihr jetzt sagt, nein, oder super, also bis die Chips, die momentan, die RAM-Chips, die momentan bei Samsung in der Mache sind, bis die auf den Markt kommen, Da wird es noch eine Zeit lang dauern. Ja, denn Samsung hat angekündigt, dass sie den ersten, weltweit ersten 6, also Chip herstellen, der 6 GB RAM beinhaltet. Ja, also 6 GB LPDDR4 DRAM. Ja. Und das bedeutet, dass die Hersteller die gleiche Größe für das RAM brauchen, das vorher 3 GB RAM gebraucht hat. Das heißt, die Hersteller brauchen nicht so viel umzudesignen, ja, und das ganze Design über den Haufen zu werfen, sondern sie können quasi rein auf technischer Seite quasi den 3 GB mit dem 6 GB Chip austauschen und haben so dann genug Hauptspeicher, der ja immer, immer wichtiger wird. Aber wie gesagt, der wird morgen nicht in den Läden sein, sondern das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die ersten Geräte mit 6 GB RAM dann auch tatsächlich rauskommen. Aber immerhin bietet Samsung das an und es ist eine gute Sache. Samsung hat vielleicht hier die Zeichen der Zeit erkannt, wenn es auch meiner Meinung nach viel zu lange gedauert hat. Aber zumindest mal ein Lichtblick am Ende des Tunnels. Ja, OnePlus muss sich schon wieder mal entschuldigen für einen total verkorksten Produktstart. Wieder mal ist es OnePlus 2 oder ein Handy von OnePlus, nämlich das OnePlus 2, eben nicht nur mit Verzögerungen, mit Problemen und auch mit diesem blödsinnigen Invite-System gekreuzigt worden. Ja. Und deswegen hat jetzt hier OnePlus sich dafür entschuldigt. Nur, tja, eine Entschuldigung alleine tut mir leid, zum zweiten Mal hintereinander, das reicht einfach nicht. Beim ersten Mal hat man ja können wir sagen, okay, die konnten es ja nicht wissen, ist ja noch alles neu. Ja, und ja, einmal ist keinmal, jeder macht mal einen Fehler. Aber dasselbe zweimal hintereinander zu machen. Ich habe schon beim ersten Mal gesagt, wie der Hase läuft. Ja, da wird ein Gerät zu einem Preis auf den Markt gebracht, der nicht möglich ist, zu diesem Preis zu produzieren. Wobei ich das beim OnePlus 2 eigentlich jetzt nicht so dramatisch sehe, wie das beim OnePlus One war. Aber trotzdem. Ja. Und dann wird so lang rumgemacht, verzögert, gewartet, mit Invite-Mistsystemen rumgemacht, bis das Gerät gewinnbringend produziert werden kann, und dann eben für den Preis endlich verkauft werden kann, ohne dass man einen Verlust damit macht. Und dann läuft auch die Auslieferung. Dieses Verfahren ist erstmal nicht so schlimm, weil das machen auch viele Firmen, das macht sogar Sony mit der PlayStation, haben die das so gemacht, ja. Aber hier hat es eine ganz andere Dimension. Ja, das sind viel zu wenige Modelle für viel zu viele Vorbestellungen oder Invites draußen und oder vorhanden und das geht einfach so nicht. Wie gesagt, das ist das zweite Mal und da kann man mit der Entschuldigung eigentlich auch nichts mehr anfangen. Das ist eine Frechheit. Schade, dass übrigens der Beitrag vom Markus, er wollte ja eigentlich einen Beitrag machen, aber ich habe gesehen, er war wieder sehr, sehr, sehr, sehr stark unterwegs. Ja, aber deswegen ja, gab es leider keinen Bericht rechtzeitig jetzt zu dieser Folge. Aber vielleicht liefert der Markus, hallo Markus, hörst du das? Ja, vielleicht kannst du das ja noch nachliefern. Denn ich glaube, einige Leute sind doch sehr, sehr gespannt, was du denn zu dem OnePlus 2 sagst, weil ich hab's ja schon regelrecht durch den Kakao gezogen, aber eine andere Meinung wäre vielleicht doch mal interessanter. Gut, ja, Star Wars Uprising als Appetithäppchen für The Force Awakens, ja, im Android Play Store ist jetzt Star Wars Uprising aufgetaucht. Ja, nachdem ja jetzt Disney das ganze ganz Star Wars quasi gekauft hat, ganz LucasArts gekauft hat, Lucasfilm, glaube ich. Ja, geht's natürlich jetzt rund. The Force Awakens, die neue Episode, ist ja auch schon im Kommen, ja, kommt in die Kinos, und dieses Spiel Uprising spielt jetzt zwischen der Episode 6 Return of the Jedi und eben dieser The Force Awakens. Ich weiß nicht, wer sich dafür verantwortlich zeigt, für diese Zwischengeschichte. Ja? Und wer hier die große Verantwortung übernimmt, hier das Star Wars Universum noch konsistent zu halten. Aber ich glaube, nachdem J.J. Abrams, der ja Regie führt mit der neuen Episode 7, ja, wenn die erscheint, ist sowieso alles vorbei mit der Konsistenz des Star Wars Universums, und von daher, naja, kann man eigentlich hier nicht erwarten, dass es schlimmer wird als der Film von den Themen. Also von der Grafik her sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Ich habe auch das Intro-Video gesehen. Auch das ist faszinierend, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall für Star Wars-Fans ein Blick wert. Gut, das Gameplay hätte vielleicht etwas aufgepeppt werden können. Dieser Echtzeit-Koop-Modus ist eigentlich das Einzige, was noch interessant ist. Against the Empire, ja, dann hoffe ich aber auch, dass es auch gegen die Jedis gehen kann. Also ich will da schon als Empire spielen, ja, nicht als Jedis. Ja, bin immer für die Schwachen. Ne? gut, Star Wars Uprising, ich denke, das wird seine Fans finden. Natürlich kommt das Ganze wieder mit In-App-Purchases, und haltet euch fest, 531 Megabyte Download, also genug Platz auf eurem Handy erstmal, beziehungsweise Tablet, und dann auch eine schnelle Internetverbindung zu empfehlen. Macht es ja nicht über euren Mobilfunkvertrag, erstmal viel zu langsam und zweitens viel zu teuer, beziehungsweise ist euer Kontingent gleich weg. Übrigens, der Developer ist Kabam, von dem ich bisher eigentlich noch nichts gehört habe. Kabam. Ich musste zuerst so ein bisschen grinsen, als ich das gesehen habe. Weiß auch nicht, wie die sich den Auftrag an Land ziehen konnten. Gut. Zumindest ist es, was ich jetzt so am Anfang mal sehe, scheint ja ganz okay zu sein und gibt's auch keinen Grund zu meckern. Naja, episch würde ich es jetzt zwar nicht bezeichnen, aber auf jeden Fall mal von der Qualität her angemessen. Da gibt es schlimmere Filmadaptionen oder Spiele, die eben zu Filmen gemacht wurden. Ja. Gut. Also Star Wars Uprising im Play Store. Jetzt. Ja, Vorsicht, hier Echo Notifications. Also die Firma Double Labs, die wurde so still und heimlich gekauft von Microsoft. Also Vorsicht, wenn ihr Microsoft frei bleiben wollt auf eurem Handy, was nicht unbedingt sein muss, aber nur für den Fall, dass ihr es jetzt wisst. Microsoft hat eben diese Lockscreen-App gekauft und dann eben, ja, jetzt unter seine Fittiche genommen, und wenn ihr also nicht haben wollt, dass ja, vielleicht eben Microsoft hier Zugriff auf eure Notifications habt, dann müsst ihr aufpassen. Aber da kann man natürlich bei jeder anderen Firma genauso skeptisch sein, die sowas herstellt. Ja. Nur wenn die halt von irgendeiner anderen Firma gekauft werden, denke ich, ist es immer wert, dass man es weiß, dass sich jetzt da was ändert. Und dass man dann unter Umständen eben reagieren kann, wenn einem das nicht recht ist. Umgekehrt wäre es genauso. Nicht, weil er denkt, nicht, dass er jetzt meint, ich würde jetzt hier Microsoft schlecht machen wollen, unbedingt. Ja. Umgekehrt wäre es genauso, wenn also jetzt hier eine Notification-App bei Windows Mobile gekauft würde von Google. dann wäre das sicherlich auch eine Erwähnung wert. Ja, man will ja wissen, wer seine wem die Notifications eben so in die Hände fallen kann. So, dann mach ich schon mal weiter. Das HTC A9 Hero. Das ist ja auch hier ganz groß in der Gerüchteküche momentan vertreten. Jetzt eine neue Meldung darüber, dass Android 6.0 Marshmallow beim Start von diesem HTC A9 Aero, ist der Codename übrigens, ja. Habe ich eben Hero gesagt. Wie komme ich immer nur auf diese Ausdrücke? Aero natürlich. Von den technischen Daten weiß man eigentlich nicht viel. Hier in dem Artikel bei AndroidCentral.com ist auch ein Bild verlinkt, das angeblich das neue HTC A9 zeigen soll. Was soll ich sagen? Sieht aus wie jedes andere HTC auch. Nichts Besonderes. Die typische iPhone-Kopie. Ansonsten nichts. Wobei, ich muss sogar sagen, zwischenzeitlich hat HTC ja auch mal besser ausgesehen. Ja, also so konnte man es nicht mehr so leicht mit dem iPhone verwechseln. Aber das hier von hinten, ja, warum, frage ich mich da, warum? Das sieht doch Mist aus. Das sieht doch aus wie ein Haufen Mist, ja. Also ich verstehe das nicht. Vielleicht ist es ja aber auch nur ein Fake. Ehrlich gesagt, ich hoffe, dass die Bilder nur ein Fake sind. Die technischen Daten hingegen, die bisher bekannt sind oder bisher vermutet werden, die sind ganz okay. 5,2 Zoll Display, gut, ja, ist in Ordnung. Dürft wohl den Geschmack von den meisten dann damit treffen mit der Größe. 4 GB RAM, ja, perfekt, das ist super. 3500 mAh Akku bei dieser Displaygröße darf man da auch erwarten, dass es einigermaßen lange durchhält. Und ein MediaTek DeCaCore Helio X20. Das wäre natürlich eine ganz tolle Sache, ja, ein 10-Kern-Prozessor, wow, cool. Im Oktober soll es ja wohl rauskommen, das heißt, man könnte jetzt bald Näheres davon erfahren, hoffe ich jedenfalls. Wie gesagt, also diese Bilder, die kann man mal vergessen. Aber dass es mit Marshmallow startet, ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Alles andere wäre unmöglich. Lara Croft Go. Ich habe es schon mal erwähnt in einer, vor ein paar Folgen, habe ich ja drüber geschwärmt, über dieses Spiel, dass es so gut angepasst ist an mobiles Spielen, an Tablets und Smartphones und trotzdem ein bisschen von dem Flair beinhaltet. Ja, die Grafik sieht eigentlich recht schön aus, wenn auch komplett anders, als man das jetzt von Lara Croft Spielen, von Tomb Raider gewohnt ist. Am ehesten kann man das noch mit diesem Guardians irgendwas Spiel vergleichen. Also die Ansicht ist in etwa die gleiche, also diese Vogelperspektive schief, das ist ganz gut. Ich finde die ganze Aufmachung dann hier von diesem Lara Croft Titel ist dann entsprechend auch gut gelungen. Der Trailer hier ist so wie auch dieser Vorschau-Trailer, dieser Demo-Trailer, der mal gezeigt wurde, ja, ganz kurz. Aber es sieht einfach sehr schön aus, so wie es auf dem Tablet und Smartphone aussehen sollte. Warum ist das eigentlich jetzt nicht App der Woche geworden? Das hat einen ganz profanen Grund, ja. Ich habe es erstmal zu spät entdeckt, gelesen und dann bin ich also nicht davon überzeugt, für das Spiel gleich mal so ein paar Ocken rauszuhauen. Das mit dem Zurückgeben finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Denn das Spiel kostet 4,99 und ich habe momentan so wenig Zeit zum Spielen. Bin voll ausgelastet mit dem Minion-Spiel, ja. Dann brauche ich das eben nicht. Außerdem gibt es zudem noch In-App-Käufe, was ich überhaupt gar nicht gutheißen kann. Also das heißt, man kauft hier ein Spiel und kau kann dann in-App auch nochmal Sachen nachkaufen. Das finde ich nicht gut. Von daher wäre es auch allein schon aus dem Grund keine App der Woche geworden. Also ich habe nichts gegen In-App-Käufe per se, aber ich habe sehr wohl was gegen Abzocke und da kann das Spiel noch so gut sein. Und wenn man für ein Spiel eben einen Kaufpreis raushaut, hier 5 Euro ist auch nicht wenig, für ein Android-Game und kann dann oder sollte dann nochmal hier In-App Sachen dazu kaufen. Das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen und also das wäre jetzt nichts, was ich sagen kann, müsst ihr machen. Obwohl es von dem Spiel her doch richtig gut ist und ein bisschen krabbelt es mir ja doch schon in den Fingern, ja, weil da scheint doch einiges sehr gut umgesetzt worden zu sein. Lara Croft Go ist jedenfalls auch jetzt im Play Store verfügbar und wer eben da sagt, ach egal, ich schau mal ein paar Flocken raus, ja, ist doch okay, um die Lara wieder schön animiert, und das ist tatsächlich so in dem Spiel, richtig schön animiert, zu sehen, dann ist es doch in Ordnung. Macht es, tut es, ist doch gut. Jo, und jetzt komme ich mal zu den Community-Sachen. Da gab's einmal eine Anfrage sozusagen vom Robert über Chrome Push Notifications. Und ich hätte gern was in dieser Sendung heute über diese Chrome Push Notifications gesagt. Aber das Problem ist ganz einfach, dass es kaum präsent ist. Ja. Kaum eine Webseite hat überhaupt, oder eigentlich so gut wie gar keine Webseite hat diese Funktion schon implementiert. Typisches Problem, Google macht etwas ganz Geniales, und keiner macht es, weil es eben von Google ist. Keiner adaptiert es, weil es von Google ist. Würde das Apple machen, ja, wäre in derselben Zeit die Hälfte der mobilen Webseiten schon mit diesem Push-Notification-System ausgestattet. Ein bisschen traurig ist es natürlich, das gibt schon seit Chrome 42, das muss man sich mal vorstellen, seit Chrome 42, jetzt sind wir bei der Version 45 von Chrome und ich habe das noch nie auf einer Webseite irgendwo gesehen. Ich habe mir das als Demo angeschaut. Es gibt so eine Demo-Seite von Google, wo man das dann sieht. Finde ich eigentlich recht gut. Besonderheit ist jetzt, dass dieses Chrome Push Notification eben nicht nur auf dem Desktop verfügbar ist, sondern eben auch auf Android-Geräten. Ja, nur dasselbe Problem. Das wäre fantastisch, wenn diese Push Notifications, ja, auf Android-Geräte ankommen würden bei entsprechenden Seiten, ja. Aber das Problem ist, dass eben sowas noch nicht groß implementiert ist, ja. Also ich weiß nicht, selbst wenn ich Pinterest ansurfe, die sollen das angeblich machen, ja, da passiert gar nichts, ja, auf dem Mobilgerät und Push-Notifications sehe ich da nicht. Ja. Das ist also äußerst frustrierend. Keine Ahnung, warum das alles so lange dauert. Nur ich kann keinen vernünftigen Bericht machen, natürlich, wenn ich das nicht ausprobieren kann. Und von daher muss ich wohl noch etwas warten, bis eben mal so ein paar Seiten mehr, die ich eben auch benutze, ja, vielleicht mal das dann freischalten auf ihren Seiten. Tja, so ist das. Sorry. Kannst nicht. Kannst nicht. So, was haben wir denn noch? Und zwar, ja, nochmal was zum 4K-Display. Zu dem Wahn. Der Alexander schreibt, eine Sache, die mich beim Sony Xperia Z5 Premium frage. Wenn das 4K-Display wie ein Full-HD-Display angesprochen wird und nur über den Display-Treiber jedes Pixel als 4 Pixel dargestellt wird, bedeutet das dann, dass für die Anzeige nicht mehr Leistung benötigt wird als bei einem normalen Full-HD-Display? In diesem Fall fände ich das Gerät durchaus interessant, auch wegen der recht großzügig dimensionierten Batterie mit 3430 mAh und wirklich stören würde das 4K-Display dann auch nicht, auch wenn es überflüssig ist. Auch optisch gefällt mir die spiegelnde Rückseite sehr gut, allerdings würde ich sie wohl eh so gut wie nie sehen, da ich so ein teures Gerät nicht ohne Schutzhülle benutzen würde. Der Einführungspreis soll bei 799 € liegen. Allgemein würde ich erwarten, dass Android in einer der nächsten Versionen native 4K-Unterstützung erhalten wird. Vor allem bei größeren Tablets könnte es da eine Nachfrage geben. Gut. Ich roll jetzt mal das Ganze von hinten auf. Auch bei größeren Tablets ist eine 4K-Unterstützung wird möglicherweise eine Nachfrage geben, aber es wird genauso sinnlos sein, weil, sagen wir mal, der Entfernung, so ja, ich glaube, ab 30 Zoll wird es dann mal interessant werden. Ich habe ja gesagt, ich habe die Grenzen von dem menschlichen Auge schon erwähnt. Ja, 300 Pixel pro Zoll können Menschen wahrnehmen. Ja, und das auch nur die, die gute Augen haben. Ich habe hier auch noch da geantwortet. Als Kommentar hast du bestimmt schon gelesen, dass 64% der Menschen ja, tragen eine Brille und können ohne Hilfe noch nicht mal SD von HD unterscheiden. Das ist jetzt nicht abwegig, ganz im Gegenteil. Die Hersteller sollten sich von diesem Pixelwahn endlich verabschieden, denn die Menschen sind eigentlich nur deswegen scharf auf dem, weil sie denken, sie würden eventuell was erkennen. Schuld daran ist die Industrie, die das suggeriert, dass so etwas überhaupt Sinn macht. Ja, und das ist ganz, ganz schlimm, weil das dann auf die, und da komme ich jetzt eigentlich zum ersten Teil der Frage, auf die Leistung geht. Und zwar auch dann, wenn das 4K-Display wie ein Full-HD-Display angesprochen wird. Das bedeutet ja nicht, dass dann das Display irgendwie anders funktioniert auf einmal, sondern das bedeutet nur, dass die Sachen quasi hochskaliert werden. Ja, sozusagen, und aus einem Pixel werden dann 4 Pixel sozusagen gemacht, und das kann sogar rein theoretisch zumindest noch mehr Energie erfordern, als wenn es nativ angezeigt worden wäre, also ohne Hochskalierung, denn das muss ja auch noch berechnet werden. Ich glaube zwar nicht, dass das groß in der Praxis jetzt sich in den Akkuzeiten niederschlägt, aber weniger Strom wird dadurch auf gar keinen Fall verbraucht, weil das Display immer das gleiche ist. Und das muss angesprochen werden also quasi mit dieser Anzahl von Pixeln, auch wenn es eben hier hochgerechnet ist. Ja. Wie sich das Gerät dann insgesamt schlägt, das ist ja immer die Frage. Sony ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich ganz gute Standby-Zeiten haben. Durch diese Stamina-Technologie, die eben Sony schon seit vielen Jahren optimiert, ist durchaus, oder ist wie eine Firmenphilosophie eigentlich geworden, ja, und das schlägt sich dann eben da auch nieder. Wie das dann aussieht mit der 3430 mAh Batterie, was ja für ein Smartphone dann doch ganz ordentlich ist eigentlich. Das wird man dann aber halt in der Praxis erst noch sehen müssen. Ich schätze aber, dass es so liegt wie die anderen Smartphones von Sony auch in diesem Bereich. Also das heißt, wie das Vorgängermodell etwa maximal 2 Tage, wenn man es nachts ausschaltet. Und ja, ich denke mal, so wird's sein. Zuletzt habe ich noch eine Frage wegen diesem Okay Google, auch da vom Alexander. Heute hat Google Now mich gefragt, ob es immer zuhören soll, wenn das Display eingeschaltet ist, also auch auf dem Sperrbildschirm oder in beliebigen Apps. Zuhören heißt auf Okay Google reagieren. Ich habe es gleich mal aktiviert, weil ich es sehr praktisch finde. Am liebsten wäre es mir, wenn es auch bei ausgeschaltetem Display zuhören würde, wie beim Moto X. Aber immerhin ein Fortschritt. Ist das neu? Ich habe diese Frage noch nie zuvor gesehen und finde jetzt auch gar keine Einstellungsmöglichkeit mehr dafür. Da kann ich keinen Screenshot dazu posten. Also neu ist das nicht. Das ist eigentlich schon vor Lollipop so aktiviert worden bei Ice Cream Sandwich, glaube ich, war das schon aktiv. Jelly Bean. Ja, ich glaube Jelly Bean war es. Ja, genau, Jelly Bean. Ich bringe die beiden immer durcheinander. Und da müsste dann also auch dies schon aktiv gewesen sein, beziehungsweise eben nicht aktiv, sondern möglich zu nutzen. Warum die Frage erst jetzt kam, keine Ahnung, vielleicht war Google Now vorher nicht aktiviert. Ja. Aber auf jeden Fall funktioniert es mit dem Okay Google doch dann schon ganz gut. Oh, Entschuldigung, habe ich es jetzt gesagt? Ja. Also ich weiß nicht, ich habe halt hier Probleme mit meinem. Das hat gestern auch einwandfrei funktioniert, aber jetzt muss ich geradezu mein Telefon anschreien mit Okay Google, damit es noch funktioniert. Also so erwähnen tut, wenn ich es einfach so erwähne, tut sich nichts. Ja. Okay Google? Okay Google? Okay Google? Nein, funktioniert nicht. Irgendwie ist da der Wurm drin heute bei mir. Ich glaube, ich muss da mal ein Reset machen oder sowas. Gut, wie auch immer. Die Einstellung findest du auf jeden Fall bei Google Now. Also wenn du jetzt hier über diese Home-Button, dann erscheint ja dieses Google. Home-Button länger drücken, dann erscheint eben dieses Google-Logo. Dort drauf gehen, loslassen und dann kommst du hier ins Google Now rein. Dort auf dieses Hamburger-Menü klicken und auf Settings. Dort tut sich dann normalerweise, zumindest bei Lollipop so, ein Menü auf, Search and Now. Und dort ist irgendwo Voice, also in Englisch zumindest Voice. So, und dort kann man dann erstmal einstellen, Languages und so weiter, also Sprachen. Ja. Und dann ist dort irgendwo Okay Google Detection. Ja, und wenn man dort draufklickt, okay, Google Detection, dort kann man dann auswählen, von wo das gestartet wird, also nur von der Google App oder von jedem Screen. Ja. Man kann dort auch das Voice-Modell trainieren. Ja, vielleicht muss ich das nochmal machen hier, keine Ahnung. Und man kann bei einigen Geräten auch die eigene Stimme als Trusted Voice übrigens machen, um das Gerät auch zu entsperren. Ja, wichtig, wenn man eben das Handy nur anmachen will und was sagen will, dann wäre es vielleicht gut, wenn man das nutzen würde. Sonst muss man erst das Handy entsperren, bevor man dann auch tatsächlich einen Sprachbefehl geben kann. Und das würde natürlich den Sinn hier ad absurdum führen. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ja, was kann man da noch dazu sagen, außer, ja, Google oder das Android-Gerät hört dann eben mit. Ich habe übrigens keine Unterschiede feststellen können zwischen dem, also beim Energieverbrauch zwischen ausgeschaltet und eingeschaltet, was mich ehrlich gesagt sehr, sehr gewundert hat. Aber vielleicht ist es eben dadurch so, weil es eben im Standby, also das heißt, wenn das Screen aus ist, auch tatsächlich nichts nicht zuhört. Ich fände auch das wie beim Moto X ganz gut, ja, wenn man das dann so machen würde. Ja. Aber ich glaube, das ist auch hardwaremäßig wiederum bedingt, dass eben ein Mikrofon aktiv bleiben kann im Hintergrund. Und die Hersteller haben das ja auch dann letztendlich auch zu entscheiden, ob das geht dann oder nicht auf ihren Geräten. Aber wie gesagt, die Einstellung findest du dort und dort kann man das auch dann natürlich auch ausschalten wieder und auch eben das Voice-Modell, wie sich das nennt, neu trainieren, so dass man also auch, dass es nur auf die eigene Stimme reagiert sozusagen. Und übrigens kann man damit auch, ist zwar nicht so gedacht, man kann aber auch andere Trigger trainieren, zum Beispiel Hallo Computer oder was weiß ich, irgendwas da reinreden. Ne? Hallo Navi zum Beispiel könnte man sagen und dann wie die Lane, ja, dann dieses, naja, okay. Guck mal unter Serial Experience Lane, ja, vielleicht noch ein YouTube-Video, das ist gar nicht schlecht. Gut. Dann komme ich zum Schluss zur App der Woche. Ja, werdet euch vielleicht etwas wundern, letzte Woche war ja ein Bibliotheksprogramm da dran, um eben seine Bücher zu verwalten und jetzt gibt's schon wieder ein Verwaltungsprogramm als App der Woche. Und zwar Memento Database. Das Ding ist aber nicht nur für jetzt läppische Bücher zu verwalten, sondern man kann damit quasi alles möglich machen, sich selbst Datenbanken erstellen, ja, mit Vorlagen oder auch ganz neu von der Pike auf. Letzteres habe ich sogar gemacht, und zwar für eine DVD-Verwaltung. Ich habe keine offiziellen, vernünftigen DVD-Verwaltungen hier gefunden, also habe ich kurzerhand selbst eins gemacht. Nach 5 Minuten Einarbeitungszeit ging das alles wie von selbst, wunderbar. Schön ist auch, dass man dann ein Barcode-Feld eingeben kann Produkte zum Beispiel abscannen, da wird dann die Amazon-Database durchsucht und eventuell dann Daten von Amazon übernommen in die eigene Datenbank. Das erspart natürlich jede Menge Zeit, also wenn so ein Produkt da drin ist, dann scannt man das Teil ab, bestätigt es und schon ist hier der Eintrag drin und man kann gleich das nächste Buch oder DVD etc. abscannen und wunderbar. Hier gibt es noch weitere Vorschläge bzw. Datenbanken für Filme, für Bücher, für Listen aller Art, also Heiminventar, ja, für Vorlesungsnotizen, für Software, Passwörter, allerdings muss ich da nochmal gucken, ob es da auch eine vernünftige, starke Verschlüsselungsfunktion gibt. Ja. Auch Events kann man sehr schön verwalten, auch mit Grafiken, auch Maps sind da durchaus anzeigbar. Also es ist ein eine Rundumverwaltung sozusagen, die man kostenlos nutzen kann. Es gibt noch mehr Funktionen, komme ich gleich noch dazu, die kann man dann eben für 9,95 kann man sich die Pro-Version freischalten lassen und dann eben hier noch mehr Sachen nutzen. Ja. Hier ist dann zum Beispiel eine unbegrenzte Synchronisation mit Google Sheets oder Google Docs möglich. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Funktion. Das war auch eine Voraussetzung, die ich für eine Sache für die DVDs unbedingt gebraucht habe, nämlich dass es synchronisiert wird mit Google Docs, mit der Spreadsheet-Datei. Ich hätte es zwar auch exportiert in CSV und dann eben hochgeladen, das wäre auch gegangen, aber so geht es natürlich viel, viel einfacher. Das macht das Programm dann automatisch und gleicht das Ganze dann eben ab. Fantastisch! Ja, was will man mehr? Und man ist wirklich sehr, sehr flexibel dadurch. Ein bisschen Zeit muss man natürlich investieren, wenn man neue Datenbanken erstellt, aber durch die vielen schon fertigen und auch hauptsächlich kostenlos zu nutzenden Vorlagen ist das Ganze eigentlich doch recht gut und schnell im Einsatz und das macht dann richtig Spaß mit dem Teil. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und diese Upscan-Funktion, gut, da gäbe es noch Möglichkeiten zum Verbessern. Ich musste auch noch mal eine Mail schreiben an den Entwickler, dass man zum Beispiel eben nicht nur den Barcode upscannen kann, sondern in der Amazon-Datenbank auch nach dem Titel suchen kann. Denn wie so oft, gerade bei den DVDs, da ist die gleiche DVD mit mehreren Barcodes. Und natürlich ist oftmals genau der Barcode nicht mehr in der Amazon-Datenbank drin, obwohl der Titel hundertprozentig in der Datenbank drin ist. Ja, und das ist natürlich ganz, ganz schade, dass man hier keine Möglichkeit hat, manuell mit dem Namen zu suchen und nur automatisch mit dem Barcode. Schade. Naja. Nun gut, Memento Database kostenlos. Wer die Vollversion haben will, eben mit besonderen Funktionen und gibt's auf der Website gibt's eine schöne Übersicht, eben zum Beispiel unlimitiertes Synchronisieren mit Google Docs und auch zum Beispiel unbegrenzt Grafiken. In der freien Version ist nur ein Chart pro Library, also pro Bibliothek eben möglich. Man kann auch nur zwei Bibliotheken schützen. Ja, während man bei der Pro-Version generell seine Bibliotheken schützen kann und auch eben ja bei Backups nicht nur die Datenbank, sondern auch die Dateien, wie zum Beispiel Bilder oder sowas, mitsichern kann. So kann man eben in der freien Version nur die Datenbank sichern. Ja. Gut, für normale Anwendungen dürfte das fast schon ausreichend sein, die Standardversion, die kostenlose Version, aber wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, es zu erweitern. Super. Dann sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben in der Suche eingeben, die Uncast Community, das ist die Anlaufstelle für eure Fragen. Und alles, was ihr so auf dem Herzen habt, ja, könnt ihr gerne eure Lebensgeschichte erzählen, aber ich werde vielleicht nicht drauf eingehen. und ja, die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ich habe übrigens mit Erschrecken festgestellt, dass es nichts bringt, wenn ich sage, okay, Google, show me the latest episodes of The Endcast. Ja, hat nichts gebracht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Was soll das? Ja, das muss ich ändern. Aber wie? Keine Ahnung. Das weiß nicht. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.